Fangen, ich bieg mein all die Strut. Und doch ein schöner Tag, da rein ich in die Stadt. Da kommt bloß ein Spitzbub und stellt mir den Zwergsack. Ich hab ein Zwergsack, ich hab ein Zwergsack. So schön und so groß hat die manchen Herr gehabt. So schön und so groß hat mir mein Herr gehabt. Und mir den Sack gestohlen, das ist für mich kein Schand. Ich sage, beug jetzt kauf, die trag ich in die Hand. Dann komm ich in die Wände, dann gibt's immer so'n Pack. Sag ich zum Bruder, geh du, beug mir mal dein Sack. Ich hatte ein Zwergsack, ich hatte ein Zwergsack. So schön und so groß hat mir mein Herr gehabt. Ich hatte einen Zwergsack, so schön.